schmecket Gottes Güte, sieht und schmecket Gottes Güte, ein geheiligtes Gemüte, sieht und schmecket Gottes Güte. Sieht und schmecket Gottes Güte, ein geheiligtes Gemüte, sieht und schmecket Gottes Güte. Ein geheiligtes Gemüte, sieht und schmecket Gottes Güte, heiligtes Gemüte, sieht und schmecket Gottes Güte. Rühmet, singet, stimmt die Saiten Gottes Reue aus so breit, Gottes Güte aus so Gottes Treue auszubreiten, rühmet, singet, stimmt die Seite, stimmt die Seite, rühmet, singet, stimmt die Seite, Gottes Treue auszubreiten.